meine Damen und Herren, wir werden auch in diesem unserem Jahr bemüht sein, in diesem unserem Lande das nötige Augenmaß bei diesen unseren Bemühungen und das Ringen in dieser unserer lebendigen Demokratie auch aus dem Lande in der geistigen Auseinandersetzung fest auf dem Boden stehen. Ich kenne ein Land, ihr kennt ein Land aus Chrom und Plastik mit Autobahnen, die sind fantastic, fantastic. Ist doch sehr, man ist sehr auf Ordnung bedacht, auf Ordnung bedacht. Die reichen Leute sind gut bewacht, gut bewacht. Und blitzeblank sind die Fassaden in diesem Land der Maskerade. Und wenn man es anschaut, wenn man es anschaut, dann glitzert und blinkt es, ja dann blinkt es. Doch wenn man drin wohnt, la la la la, dann stinkt es. Wir werden auch in diesem unserem Jahr bemüht sein, in diesem unserem Lande das nötige Augenmaß bei diesen unseren Bemühungen und das Ringen in dieser unserer lebendigen Demokratie auch aus dem Lande in der geistigen Auseinandersetzung fest auf den Boden stehen. Mit aller gebotenen Härte gemeinsam mit allen Demokraten, Land auf, Land auf, Land auf, Land nieder, auf, nieder, auf, nieder, auf, nieder, auf, nieder, auf, nieder. Wir werden auch wieder in der Welt sein, in diesem unseren Lande, das nötige Augenmaß bei den unseren Bemühungen und das Ringen in dieser unserer lebendigen Demokratie, auch aus dem Lande, in der geistigen Auseinandersetzung, mit aller gebotenen Härte gemeinsam mit allen